Auf der Internet-Homepage der britischen Sonnenpolitik Studiengesellschaft erschien jüngst ein Beitrag über den Kampf der südkoreanischen Bevölkerung gegen die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems THAAD. Darin wurde hervorgehoben, der Kampf der Südkoreaner gegen die THAAD-Stationierung sei ein Kampf gegen den Krieg und für den Abzug der US-Truppen.